alle Wege. Durch Missbrauch seiner religiösen Tätigkeit und durch Kriegs- und Handelsgeschäfte sich von Neuem zur ersten Wirtschafts- und Kapitalmacht emporzuschwingen, waren dem Ordensgeneral wieder eröffnet. Er hatte diese Wege mit Erfolg und gleicher Rücksichtslosigkeit beschritten, wie in den Jahrhunderten nach der Ordensgründung bis zu dem Verbot. Die Konjunkturen waren ihm hierbei günstig. Der Jesuitengeneral ist nicht die einzige Stelle der römischen Kirche, die Reichtum besitzt und sich wirtschaftlich betätigt. Auch der Papst ist reich und wirtschaftlich mächtig. Die Verbindungen zwischen Jesuitengeneral und Papst sind auch hierin sehr enge. Reich sind auch Bistümer und Kirche, Wallfahrtsorte und die Orden. In der Tat ist die Hand, die alle diese Reichtümer zusammenhält, tot. Bismarck schätzte das Vermögen des Ordens im Jahre 1885 auf 1 Milliarde Franken. Er wird es aber ebenso sehr unterschätzt haben wie die Bedeutung des Ordens bei Beginn des Kulturkampfes. Seitdem sind wieder über 40 Jahre vergangen und der Weltkrieg liegt dazwischen. Der Orden ist in seiner Wirtschaftsbetätigung nicht mehr so unverhüllt hervorgetreten wie vor dem Verbot. Seinem Grundsatz nach lässt der Orden über sie tiefes Stillschweigen walten und umgibt sich mit dem Schleier der Anonymität, der so ganz seinem Wesen entspricht und ihm so nützlich ist. So viel ist indes erkennbar geworden, dass wir in Morgan den Vertreter und Verwalter von Jesuitenkapital zu erblicken haben. Als einige Jahre vor dem Weltkriege ein Morgan starb, da veröffentlichten die amerikanischen Zeitungen die Zusammenhänge, die zwischen seinem Bankhause und den Jesuiten herrschten. Der Papst stiftete seinem Andenken eine besondere Weihekerze. Wir können heute mit Recht die Vermutung hegen, dass alle Unternehmungen, die vom Hause Morgan ausgeführt werden, letzten Endes von dem Generalprokurator des Jesuitenordens und von dem Jesuitengeneral selbst genehmigt werden und ihm zugutekommen. Morgan ist an der Finanzierung des Weltkrieges recht sehr beteiligt gewesen. Reichen Gewinn hat das Blutvergießen des Weltkrieges dem Jesuitenorden gebracht. Reicher Gewinn fließt ihm auch jetzt noch aus der Tilgung der Kriegsschulden an Amerika und aus der Fronzahlung des deutschen Volkes an das Weltleihkapital zu. Heute sind es große industrielle Trusts, die der Jesuit schafft. Landesgrenzen achten sie nicht mehr, wie sich das für Jesuitenunternehmungen schickt. Gestern waren es die großen Schifffahrtslinien, die den Weltverkehr besorgen und auch die Verbindung zwischen Hamburg, Bremen und Amerika herstellen, deren der Jesuit sich bemächtigte. In dem engeren Wirtschaftsleben Deutschlands hat er von Aachen aus in die rheinisch-westfälische Industrie eingegriffen. Hier erhielt der verstorbene Thyssen das Geld, mit dem er seine großen Unternehmungen begann. Jesuitengeld war es auch, das August Scherl befähigte, das große Zeitungsunternehmen des Berliner Lokalanzeigers zu gründen und immer weiter auszubauen. Heute steht Herr Hugenberg über dem Unternehmen. Jesuitengeld steckt in großen deutschen Banken, die schon vor dem Weltkriege Tschechen und Polen gegen die Deutschen wirtschaftlich stärkten. Gleiches Geld ist in so und so vielen großen Warenhäusern, die den Mittelstand zerstören, oder in anderen großen Firmen verschiedener Geschäftszweige, die in vielen Ländern ihre Niederlassungen haben. Viel Geld hat er in Filmunternehmungen gesteckt. Das große Zeitungsinseratengeschäft ist zum Teil in jesuitischen Händen und zwingt die Presse in den Willen des Ordens. Jesuitisch Gebundene sitzen neben den freimaurerisch Gebundenen und den Juden in den Schriftleitungen der Zeitungen und verhindern, dass freie Deutsche in ihnen zu Worte kommen und das Volk die Wahrheit hört. Die Beurteilung, die auch dieses Werk in der Presse finden wird, wird ein guter Prüfstein für die Wahrheit des Gesagten sein. Genug der Beispiele. Das Aussaugesystem des Jesuitengenerals lagert über der gesamten Wirtschaft aller Völker und greift mit seinen Saugarmen tief in alle Wirtschaftskreise ein, ja mittels der wirtschaftlichen Schavrus des Kriegsheeres sogar in die wirtschaftliche Betätigung des Einzelnen. Die deutsche Wirtschaft und die Wirtschaft aller Völker wird von diesem kalten Riesenpolyp ausgesaugt, der noch gefährlicher ist, weil verborgener als der jüdische Völkerschächter. Wie in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist der Jesuitengeneral wieder eine wirtschaftliche Großmacht ersten Ranges geworden. Er setzt diese Macht kaltherzig für die Verwirklichung seines Königsreichs, des Königsreichs Christi auf Erden ein. Er baut in fieberhaftem Eifer die Häuser seines Ordens aus, gebraucht seine Reichtümer zur Verstärkung seines Kriegsheeres, für die Verbreitung der römischen Kirche und für die wirtschaftliche und politische Unternehmung aller Art und zur Fesselung der Arbeitskraft der Menschen. Die Tributbank, die Morgan einzurichten hat, soll die Aussaugung der Völker und ihre Sozialisierung im Großen durchführen, ganz wie wir es im Kleinen in dem jesuitischen Musterstaat Paraguay gesehen haben. Staats- und Wirtschaftsaufsicht sollen in der Hand des Jesuiten liegen, nur soll er den weißen Christen nicht so sichtbar sein wie einst den roten Christen in Paraguay. Überstaatlich soll die Wirtschaft geleitet werden, und zwar heute mit dem jüdischen System der Goldwährung. Wird ihm der Jude eine zu große Goldkonkurrenz, nun, so schafft er im Sklavenstaat das Geld ab, wie einst in Paraguay. Die Völker sollen Frondienst tun und zur Arbeit durch einen Diktator ihres Blutes angehalten werden. Darf dieser vor dem Sklaven der große Mann sein und die Peitsche schwingen, dem Jesuiten gegenüber ist er der Korregitor von Paraguay, der Feldwebel. Das Recht an Privatbesitz soll den Besitzenden zum Schein gelassen werden, ganz wie den roten Christen in Paraguay. Die Enteignung wird nicht ausgesprochen, wie es der für sich selbst habgierige Jude durch Kommunisten und Sozialdemokraten fordern lässt. Der Besitzende aber soll in so völlige Abhängigkeit von dem Orden gebracht werden, dass er die Mehrzahl der Arbeitstage nur für den Besitz des Jesuitengenerals arbeiten muss, wie der rote Christ. Mit ihm arbeitet die Masse der Besitzlosen, geduckt in Kirchenhörigkeit, ohne irgendwelche Hoffnung auf Aufstieg. Erregt einer der Sklaven Aufsehen durch Geschicklichkeit, so wird er zum Handwerker für den Orden, wie der rote Christ in Paraguay. Solches Leben hält nur eine Maschine widerstandslos aus, der jesuitische Kollektivmensch. Damit der Erwachsene dieses Ideal erreicht hat, wird das Kind früh den Eltern geraubt und in langen Jahren unter Missbrauch des Glaubens zum Seelentoten dressiert. Die Ehe, der Kinder gewaltsam beraubt, entbehrt an sich jeder sittlichen Würde, zumal sie jesuitischer Überspitzelung unterliegt. Wie in Paraguay ist dafür gesorgt, dass diese Kollektivmenschen weder durch Sorgen noch durch Überarbeitung so stark leiden, dass eine Sehnsucht nach Wandel erwachen und der Abwehrwille aufflammen könnte. Ganz wie in Paraguay wird es Kultfeste geben, auch Sport und Belustigungen, mit denen die schlauen Paters an den Ruhetagen die Maschinen ölen. Noch ist der Jesuitengeneral nicht am Ziel. Noch arbeitet er mit dem Juden, weil dieser so sehr Ähnliches will. Noch feilscht der Christus quasi Präsens mit dem jüdischen Volk um den Raub. Noch stehen seinem Wirken Millionen ungebrochener freier Menschen entgegen, die durch Leistung und mit der in ihrer Seele lebenden göttlichen Freude am Schaffen im Leben als freie Menschen vorwärts kommen wollen.